Licht an der Straße, siehst den Autos hinterher. Menschen fahren vorbei, warum ist alles so schwer? So viel ist bei dir anders als bei dem großen Rest. Gefangen durch dich selbst, Gedanken wie die Pest.